Wie das Unternehmen mitteilt, hatten Mitarbeiter von Facebook Zugriff auf die unverschlüsselten Passwörter von Millionen Nutzern des Dienstes. Die Archivdateien mit den unverschleierten Passwörtern gingen bis ins Jahr 2012 zurück, berichtete zuvor der IT-Sicherheitsexperte Brian Krebs. Betroffen seien rund 200 bis 600 Millionen Nutzerkonten von Facebook, Facebook Lite und Instagram. Facebook Lite ist eine abgespeckte Version für Regionen mit langsamem Internet. Ein externer Zugriff auf die Passwörter sei nicht möglich gewesen, teilte Facebook mit. Hinweise auf einen internen Missbrauch gäbe es derzeit ebenfalls nicht. Der Fehler sei bereits im Januar aufgefallen. Erst jetzt geht Facebook damit an die Öffentlichkeit. Betroffene Nutzer sollen benachrichtigt werden.